Bitte schön. Dankeschön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne das Aufnahmegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Willy Brandt. Willy Brandt. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, BRANDT. Brand. Brandt, okay. Herr Brandt, wie alt sind Sie? Ich bin 60, Entschuldigung, 50 Jahre alt. 50 Jahre alt, okay. Wie groß sind Sie, Herr Brandt? Ich bin ungefähr 1,70 Meter war ich mal. Okay. Wie groß, wie schwer sind Sie? Oh, Frau Doktor, das ist aktuell schwierig. Ich habe abgenommen, jetzt wieder zugenommen. Ich glaube, zuletzt, als ich mich vor 2 Tagen gewogen habe, war ich so ungefähr 75 Kilogramm. 75 Kilogramm. Okay. Herr Brandt. Okay. Was kann ich für Sie tun? Ja, Frau Doktor, ich habe heute Blut gebrochen. Blut gebrochen, Ja, okay. und deswegen hat der Hausarzt mich dann direkt ins Krankenhaus zu Ihnen geschickt. Ja. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier bei Ihnen im Krankenhaus in der Notaufnahme bin. Okay, alles klar. Wie viel Mal haben Sie gebrochen? Glaube, Erbrochen? 2 Mal war das gewesen, ja. Zweimal. Wie enthält, okay, was enthält Ihre Erbrochen? Essen oder nur Blut? Am Anfang war auch noch waren Essensreste noch dabei mit so ja so dunklem Blut oder es war so richtig bräunlich manchmal. Bräunlich. Jetzt beim zweiten Mal war dann richtig auch rotes Blut dabei. Okay. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Also erbrochen habe ich nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen Brennen in der Speiseröhre gehabt, aber das liegt daran, dass mein Bauch so dick ist und ich kann nicht mehr gut essen. Mein Bauch ist ganz dick geworden in den letzten 2 Wochen. Geworden. Leiden Sie unter Schmerzen? Bauchschmerzen oder Speiseröhrenschmerzen? Kann ich so jetzt nicht sagen. Nein, Schmerzen habe ich jetzt keine großen. Ja, Sie haben gesagt, seit 2 Wochen haben Sie dicke Bauch. Richtig, ja, der Bauch ist richtig dick geworden, so als ob Ja. ich viel gestern Fühlen Sie oder sich lange wie Zeit. Ballon oder? Ja, ziemlich schwer, aber ich habe auch jetzt nicht viel gegessen eigentlich und ich habe eigentlich jetzt auch in den letzten Monaten viel Gewicht verloren. Und jetzt seit 2 Wochen habe ich jetzt wieder zugenommen. Ja. Wie viel Kilo haben Sie zugenommen? Also ich habe jetzt vor ungefähr einem halben Jahr habe ich ungefähr 80 Kilo gehabt. Und dann war ich jetzt vor ein paar Wochen, habe ich sehr stark abgenommen, mehr als 10 Kilo, da war ich unter 70 sogar. Jetzt in den letzten 2 Wochen habe ich wieder 5 Kilo zugenommen, obwohl ich nicht viel esse. Ja, zuerst. Okay, zuerst haben Sie 10 Kilo zugenommen und dann Abgenommen. abgenommen und dann in der letzten Zeit haben Sie 5 Kilo zugenommen. Richtig, ja. Okay. Letzte 2 Monaten haben Sie in letzten 2 Monaten 5 Kilo zugenommen? Also in den letzten Wochen, sagen wir mal so. Letzten Wochen. Ja. Seitdem der Bauch so dick geworden ist, habe ich das gemerkt, dass ich zugenommen habe. Sind Ihre Beschwerden abhängig irgendwann zum Beispiel Essen oder gibt es eine bestimmte Auslöser für Ihre Beschwerden? Welche Beschwerden meinen Sie mit dem Erbrechen oder? Dicker Bauch und erbrochen. Also vom dicken Bauch kann ich mir jetzt, fällt mir nichts ein, vom Erbrechen eigentlich auch nicht. Also ich habe nichts Falsches gegessen. Ich esse sowieso wenig, muss man sagen. Mhm. Also kann ich nicht sagen, dass ich das irgendwie provoziert haben könnte. Wie sind Ihre Beschwerden plötzlich aufgetreten oder langsam zunehmende begonnen? Jetzt muss ich noch mal nachfragen, welche Beschwerden meinen Sie? Das mit dem Erbrechen ist jetzt einmal. Erbrechen ist einmal. Das war jetzt spontan, einmal plötzlich, aber. Okay. Gibt es auch andere Beschwerden? Also ich fühle mich insgesamt ein bisschen schlapp. Habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr so gut Luft bekomme. Dass ich nicht mehr so tief einatmen kann. Meine Beine sind auch ein bisschen dicker, aber nicht so viel, finde ich. Also im Unterschenkel habe ich so ein bisschen eine Schwellung. Ansonsten bin ich halt körperlich schwach geworden in den letzten Monaten. Wie ist Ihr Appetit? Ist schlecht, ist nicht gut. Ich esse nicht gut. Können Sie schlucken? Wie gesagt, schlucken konnte ich. Da habe ich keine Schwierigkeiten gehabt. Nur so ein bisschen brennen hatte ich vielleicht ein bisschen. Aber sonst habe ich keine Beschwerden beim Schlucken. Wie ist Ihr Stuhlgang? Haben Sie Probleme? Haben Sie Probleme Durchfall oder Verstopfung? Durchfall habe ich nicht, Verstopfung. Also ich habe nicht so viel gegessen, deswegen war ich jetzt nicht mehr so oft auf Toilette, also vielleicht so jeden dritten oder vierten Tag. Mhm. Aber ich habe auch wenig getrunken und wenig gegessen, vielleicht liegt es daran. Früher hätten Sie nicht ähnliche Beschwerden und 2 Wochen haben Sie dicken Bauch. Mhm. Ja, heute Morgen haben Sie erbrochen, 2-mal. Ja. Haben Sie Fieber? Ich habe kein Fieber, nein. Okay. Leiden Sie unter Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein. Sie haben Atemnot. Ihre Atemnot ist. Okay. Treten Ihre Atemnot bei Belastung oder in Ruhe? Also, ich würde sagen, weder noch. Also, ich belaste mich nicht. Ich habe auch keine Atemnot in dem Sinn. Ich kann nur nicht mehr so tief einatmen. Da habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen stockt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ganz starke Atemnot habe. Das ist nicht der Fall. Husten Sie? Nein. Leiden Sie unter Herzklopfen oder Herzrasen? Haben Sie bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Trinken Sie nicht genug Wasser, ja? Ich trinke nicht genug Wasser, ja. Ich glaube, 1,5 Liter höchstens pro Tag. Ist Ihnen übel vor der Erbrochen? Also bevor ich das Erbrechen hatte, war mir ein bisschen übel. Jetzt ist jetzt nicht mehr. Ist Ihnen momentan schwindelig oder früher? So ein bisschen, ja. Mhm. Können Sie gut ein- und durchschlafen in letzter Zeit? Ja, da habe ich jetzt keine Probleme. Haben Sie willenlos oder ja, haben Sie bewusstlos sein? Ob ich bewusstlos war? Nein, ich war nicht bewusstlos. Ja. Herr Brandt, leiden Sie an bestimmten chronischen Erkrankungen? Also ich habe mal Gicht gehabt, aber es ist auch schon länger her. Dann habe ich diese COPD-Krankheit. Vom Rauchen, hat mir der Arzt gesagt. Und dann hatte ich mal eine Operation gehabt von meiner Beinarterie. Die war zu. Das musste dann aufgedehnt werden. Da ist dann so ein Stent gesetzt worden. Okay. War Ihre Beingefäße verstopfen? Das war wohl so, ja. Die haben es untersucht und haben gesagt, da muss man einen Stent machen, ja. Ja. Und ich hatte mal eine Operation nach dem Sturz. Da habe ich mir linke Seite die Hüfte gebrochen. Hüfte gebrochen. Ja, aber auch war vor 6, 7 Jahren ungefähr. Ja, brauchen Sie Medikamente wegen COPD? Ja, da habe ich so ein Spray, ja. Mhm. Wissen Sie Ihre Medikamente noch? Atrovent. Atrovent. Ja. Okay. Benutzen Sie bei Bedarf? Oder nee, regelmäßig. Da mache ich 3x2 Hübe pro Tag. Ja. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Ich wurde an der Hand operiert. Da war meine Finger waren so verkrampft. Da hat mir so eine Operation gemacht. Die Finger wieder aufgehen. Okay. Herr Brandt, rauchen Sie? Ja, ich rauche. Wie viel Shuttle rauchen Sie pro Tag? 1 bis 1,5. 20 oder 20, manchmal 30 ja, genau. Zigaretten. Mhm, ja. Okay. Trinken Sie Alkohol? Ja. Wie viel Glas oder wie viel Liter? Ich trinke Bier meistens so. Ja, ich bin ehrlich, das sind so schon 6, 7 Flaschen pro Tag, die ich immer trinke. Also halber Kasten pro Tag geht drauf. 6, 7 Bier. Ja. Mhm. Herr Brandt, das ist nicht persönliche Fragen, sondern Routine, medizinische Fragen. Nehmen Sie Drogen? Nee, Drogen habe ich keine genommen. Nein. Oder haben Sie früher probiert? Auch nicht, nein. Treiben Sie Sport? Nein. Herr Brandt, haben Sie Allergie oder Unverträglichkeit gegen etwas? Nein, ist mir nicht bekannt. Haben Sie alle Grundimpfungen erhalten? Oh, das weiß ich nicht. Mhm. Das ist schon lange her, dass ich geimpft worden bin, also kann mich nicht erinnern. Sind Sie vollständig geimpft gegen Corona? Gegen Corona habe ich 3 Impfungen, ja. Mhm. 3 Impfungen. Reisen Sie nach Ausland in letzter Zeit? Nein, nein. Oder haben Sie lange Reise gemacht? Nein, ich war schon lange nicht mehr im Urlaub. Okay. Herr Brandt, leben Ihre Eltern noch? Die sind gestorben. Meine Eltern sind tot. Woran sind Sie gestorben? Also mein Vater hatte Lungenkrebs gehabt und meine Mutter hat einen Schlaganfall gehabt und ist gestorben. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch zwei Geschwister, aber ich habe keinen Kontakt zu denen. Sind Sie verheiratet, Herr Brandt? Ich bin geschieden. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Leben Sie allein? Ich lebe alleine, ja. Was waren Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Also ich bin seit 10 Jahren arbeitslos. Und vorher habe ich auf dem Bau gearbeitet. Also habe Maurer gelernt. Brauchen Sie, leiden Sie unter momentan Übelkeit? Jetzt nicht mehr. Also vor dem Erbrechen hatte ich Übelkeit, aber jetzt nicht. Okay, Herr Brandt, Sie haben seit 2 Wochen dicken Bauch und heute haben Sie zweimal dunkelbraunig erbrochen Blut auch, ja. und Blut auch. In letzter Zeit haben Sie 5 Kilo zugenommen, aber früher hatten Sie 10 Kilo verloren Vorher habe ich 10 Kilo. vorher. Ja. Sie leiden momentan unter Unterschenkelödeme. Was ist das? Ja, dicke Beine haben Ja, Sie richtig, dicke momentan. Beine. Ja. Ja. Sie brauchen tief zu atmen, Also ein und zu atmen. ich kann nicht tief einatmen, richtig, ja. Einatmen, nicht richtig. Sie fühlen sich sehr müde Ja, in heutzutage. richtig. Okay. Leiden Sie unter Sodbrennen? Ja, hatte ich jetzt gehabt, ja. Also seitdem der Bauch so dick ist, habe ich das Gefühl, es brennt immer, aber Seit wann fühlen Sie sich das? ungefähr auch seit einer Woche, also nachdem der Bauch dick geworden ist, habe ich das gespürt, dass so ein bisschen, dass so immer wieder brennt. Okay. Herr Brandt, ich habe von meiner Seite alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, Sie haben die wichtigsten Sachen gefragt. Was meinen Sie, muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich Ja, nach Hause gehen? in dieser Zeitraum sollen Sie im Krankenhaus bleiben. Zuerst untersuche ich Sie körperlich und dann werde ich von Ihnen Blut abnehmen. Ja. Dann Ultraschall, bei Bedarf CT, gegebenenfalls CT, Bauchtomographie veranlassen. Okay, Äh, jetzt. und äh, mit Ihrer Symptome und Ihrer Untersuchungsergebnisse besprechen wir mit meinem Chefarzt. Okay, ja, okay. Und wenn die Blutung nochmal auftritt, was meinen Sie, wenn ich nochmal erbreche? Ja, ich lege zuerst einen Zugang ein und nach der Untersuchung werde ich diesen Prozess zulegen. Und ja, ich verstehe Ihre Angst. Ja, ich werde alles so tun, mit Ihnen zu helfen. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe noch eine Liste von meinen Medikamenten. Wollen Sie denn aufschreiben noch, oder? Ja, ich kontrolliere jetzt. Nach der Untersuchung kontrollieren wir, gucken wir alles. Okay, gut. Alles klar. Okay, dann sind wir fertig. Gibt es Fragen oder Kommentare oder von Welche Ihnen? Diagnose Ihr Hausarzt damals gestellt? Wie damals? Heute? Welche Diagnose wurde Ihr Hausarzt gestellt? Wann heute? Ja. Er hat mich geschickt mit Magenblut, also mit Blutung, obere gastrointestinale Blutung. Hat er auf die Einweisung geschrieben. Wann sind Sie genau, trinken Sie Alkohol? Seit wann? Seit wann? Schon lange. 20, 30 Jahre vielleicht schon. Ja. Ja. Haut oder Augen, welche Farbe, Also man, Farbänderungen? ja. Ja. War normal bisher. Also Augen- und Hautfarbe ist normal noch. Okay. Okay. Letztes Mal Stuhlgang habe ich gehabt vor 3, 4 Tagen. War normal. Müssen Sie aufstoßen? Wenig, nicht so viel. Seit wann leiden Sie unter COPD? Oh, 10 Jahre ungefähr. Ja, seit 10 Jahren. Und Ihre Mund? Was ist mit Mund? Ich meine, die Atem-Mundgeruch, wie ist Ihre Mundgeruch? Stimmt das? Oh, weiß ich nicht. Riecht man selbst nicht, das kann ich nicht sagen. Okay. Und Nichts auf. haben Sie Juckreiz? Nein, kein Juckreiz. Okay. Haben Sie Blut im Stuhlgang bemerkt? Nein. Beinödem hat er ein bisschen Unterschenkelödeme, aber nicht so viel, ein bisschen nur. Bitte. Sie kommen wegen Blutung, dann würde ich gerne Ihre Vitalparameter, heißt, ich würde gerne Blutdruck messen, Puls messen und Ihre Sauerstoffsättigung im Blut messen, damit, bevor wir weiter machen können mit der Untersuchung. Eine wie Schock, Index, Joxa, hast du da Wert, der würde. So, im Chat stehen noch Fragen. Gehen Sie auf die Toilette als gewöhnlich? Gehen Sie auf die Toilette wie gewöhnlich? Ja, mehr als gewöhnlich. Öfter als gewöhnlich. Eine Toilette. Aslında so ich habe normale Miktion und Stuhlgang, ein bisschen seltener als vorher. Haben Sie Gerinnungsprobleme? Nasıl soracaksınız? Nasıl bilecek gerinnungsproblem olmadığını? Abi aslında sormak istediğim acaba herhangi bir yeri kanadığı zaman normalde olduğundan daha uzun bir süre mi kanaması oluyor? Nasıl soracaksınız onu? Ama bunu Sorun. nasıl sorabilirim? Wenn Sie bluten irgendwo Körperteil, ja, dauerte es Langzeit Schön olabilir. Schön, wenn ich sich yapayım. ja. Wenn Sie sich verletzen und Ja. bluten, dauert das länger als normal, dass die Blutung steht. Olabilir belki. Veyahut da başka bir arkadaş yazmış herhalde. Haben Sie leicht blaue Flecken oder Gelenkstörungen alakası yani. Bekommen Sie leicht blaue Flecken, wenn Sie sich stoßen oder verletzen gibi olabilir. Veyahut da başka ne sorabilir Gelenksproblem olarak? Haben Sie punktförmige rote kleine Punkte auf der Haut? Eine Pettäschchen sorusu için. Haben Sie am Zähneputzen Bluten bemerkt? Olabilir. Evet. Blutungsneigung. Olabilir. Blutungsneigung. Evet. Ama işte hasta bu sorulardan çok fazla bir şey şey yapamaz yani, belki cevap veremez. O yüzden böyle bir detaylı sorulursa yani işte hani bir vurunca veyahut da bir yere yaralanınca kanama süresi uzun mu değil mi diye daha uygun olur. Ich habe vergessen, wie viele Jahre brauchen Sie? 30 Jahre schon, also ungefähr 45 Päckchen, wenn man sagt 1,5 Schachteln Päckchen pro Tag. Ungefähr, ja. Juckreiz hat er gesagt, nein. Keine Gelbfärbung der Haut, kein Juckreiz. Noch nicht vielleicht, kann man sagen. Gell? Okay. Wie viel Fragen, wie können wir fragen? Okay. Erbrochen Sie ja, bir avuç dolusu diye sorun normalde. Yani bir avuç dolu ne kadar, onu mesela sormadım. Wie viel haben Sie erbrochen? Wie war der, das Ausmaß des Erbrochenen? Oder wie viel haben Sie erbrochen? Eine Handvoll oder ein Eimer voll? Er hat gesagt, ungefähr einen halben Eimer voll. Dort aber Eimerin büyüklüğüne bağlı da. Ja, normal Eimerler işte 5 litre, 10 litre olabilir. 5 litre. Bayağı çok kalan bir yer. Evet. Olur, başka sorusu veyahut da katkısı olmayan yoksa o bazı forçlarına geçebiliriz. Olur mu? Ja. Hello, Herr Oberle. Hallo Herr Oberarzt, haben Sie kurze Zeit? Bitte schön, ja. Ja, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen, Herr Willy Brandt, 50 Jahre alt und 1,70 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Mhm. Herr Brandt hat sich in unserem Krankenhaus zweimal blutige Erbrochen und zweimal blutige Erbrochen vorgestellt. Außerdem klagte der Patient über Unterschenkelödeme seit 2 Wochen. Mhm. Und ja, er leidet an dicken Bauch seit 2 Wochen. Wie kann man das anders sagen? Völlegefühl. Ja. Völlegefühl, ja, aber wenn der Bauch dick wird, wie kann man das noch sagen? Holzbauch, das akute Akut ist er nicht, nein. Mm. Also man kann sagen Bauchumfangsvermehrung, ja. Meteorismus kann sein, muss aber nicht. Also es kann auch andere Gründe haben, ja. Sein Bauchumfang hat zugenommen, ja, oder Vermehrung des Bauchumfangs. Seit 2 Wochen Bauchumfangszunahme. Das kann man verschieden sagen, ja. Ja. Außerdem klagt der Patient über Bauchumfälle. Okay. Bauchumfangsvermehrung, können Sie aufschreiben. Bauchumfangsvermehrung. Vermehrung, ja. Mhm. Vermehrung. Ja, der Patient berichtet, dass die Beschwerden plötzlich aufgetreten seien. Und er würde von seiner Hausarzt zu uns überwiesen. Okay. Seit einer Woche leidet er Sodbrennen. Unter Sodbrennen? Unter Sodbrennen. Mhm. Und ja, er trinke nicht genug Wasser und esse eher nicht genug. Mhm. In letzter Zeit habe er ungewollt in letzter Zeit habe er 5 Kilo zugenommen und vorher hatte er 10 Kilo Gewicht verloren. Ja. Und die vegetative Anamnese unser Gewicht abzunahme sind unauffällig. Ja, habe auch Obstipation. Jede 4 Tage muss Stuhlgang gehen. Und ja, leidet an COPD seit 10 Jahren. Und nehme wegen COPD Atroven täglich 2-mal ein. Und wurde oder Embolektomie sei vor 10 Jahren erfolgt und in rechte 5 Handfinger Dupuytren-Kontrakteur seit erfolgt. Nochmal. Okay. Dupuytren-Kontrakteur. Ja, was ist damit? Hat er eine? Dupuytren-Kontrakteur sei in rechten 5. Handfinger erfolgt. Das verstehe ich nicht. 5. Rechtsfinger, was ist das? Okay. Dupuytren-Kontrakteur sei rechte Hand, kleine Finger, kleinen Finger. Hat er jetzt aktuell oder? Ja, nein, vor. Machen Sie es einfach. Vor 10 Jahren. Ja, machen Sie es einfach. Sie sagen einfach, er wurde wegen einer dupuytrenischen Kontraktur an der rechten Hand operiert. Ja. Punkt aus. Dann mehr brauchen Sie nicht. Okay. Okay. Embolektomie auch, habe ich geschickt. Und ja, vor 7 Jahren sei Hüfteoperation erfolgt. Die vegetative Anamnese ergab einen Nikotinabus von circa 30 Zigaretten pro Tag seit 30 Jahren. Und ein Alkoholkonsum von circa 6 Flaschen Bier täglich. Ja. Und Familienanamnese, sein Vater ist an Apoplex gestorben und seine Mutter auch ist oder sei an Lungenkrebs gestorben. Lebe allein und habe keine Kinder. Sei seit 10 Jahren arbeitslos. Und, ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Magenkarzinom hin. Als Differentialdiagnose denke ich an Ösophagus-Karzinom und einfach Ulcus peptikus und Ulcus duodenum. Wegen ungewollte ab und zu genommen Gewichtwechsel denke ich an Krebs als aber hat abgenommen und zugenommen. Ist das bei Krebs typisch so? Eigentlich nicht typisch. Ja, zuerst Gewichtsverlust habe er, aber in letzter Zeit 5 Kilo habe er zugenommen. Ja. Ja. Warum hat er zugenommen? Warum meinen Sie, hat er zugenommen? Ja, wegen, denke ich, wegen an Beinenödeme, Unterschenkelödeme hat er nur ein bisschen zugenommen. Ganz besonders in letzter Zeit, letzte Woche hat er zugenommen. Letzten 2 Wochen, ja. Letzten 2 Wochen. Aber die Beine sind nicht so dick, ein bisschen nur, ganz wenig. Okay. Ich kontrolliere im Bauch wegen Aszitis. Ja, ja. Das ist der Grund, warum er zugenommen hat, ne? Aszitis. Ja. Er hat bestimmt 5 Liter Wasser im Bauch. Leberkrebs auch, denke ich. Kann sein, ja. Ja. Okay, jetzt will ich mal Ihre Differentialdiagnose, also die Magenkarzinom kann sein, ja. Warum hat er da einen dicken Bauch beim Magenkarzinom? Ja, er habe seit 30 Jahren sehr viel Alkohol und Rauchen. Macht das Magenkrebs? Alkohol und Rauchen? Rauchen, ja. Kann sein, ja, ein bisschen, aber nicht der Hauptfaktor vielleicht. Also, Alkohol, aber sehr häufig, ja. Der Faktor. Es gibt auch noch andere Faktoren, ja. Okay. Was spricht gegen Ösophaguskarzinom? Haben Sie auch genannt als Differentialdiagnose, richtig? Was spricht dagegen? Schlucken ist normal. Das Schlucken ist normal. Deswegen können wir ausschlucken. Unwahrscheinlich. Ist jetzt nicht sicher, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ösophaguskarzinom, richtig, ja. Und Leberkarzinom denken wir. Ösophagus Bluten. Richtig, ja, richtig, richtig. Das ist auch die Diagnose beim Patienten gewesen. Er hat also eine Ösophagus-Varizenblutung bei portaler Hypertension. Leberkarzinom macht auch Aszitis. Ja, also Leberkrankheiten insgesamt, aber auch Leberzirrhose, wie schon steht hier. Ja, er hat schon eine Leberzirrhose. Es muss nicht immer Karzinom sein, kann sein, muss aber nicht. Aber Leberzirrhose kann durch den langen Alkoholkonsum wahrscheinlich, ja? Ja. Ja. Also das ist die Diagnose gewesen bei dem Patienten. Ösophagus-Varizenblutung bei portaler Hypertension, ja? Ja. Ja. Was machen Sie mit dem Patienten? Als erstes. Nehmen wir es stationär, führen wir es stationär Aufnahme durch und dann mit Ultraschall kontrollieren wir in seinem Bauch. Mhm. Und was ist denn wichtiger als Ultraschall vom Bauch? Aszitis und Milz. Ja. Ist der Aszitis, ist der Aszitis lebensbedrohlich? Nein, eigentlich nein. Aber für Punktion ist es wichtig. Aber müssen Sie Prioritäten setzen jetzt. Was machen Sie zuerst? CT, Tomographie auch. Ja, Tomographie ist keine Notfallmaßnahme. Kann man auch, da muss man nicht sofort machen. Okay, mit ÖGD, was ist so Plastik? Also Sie gucken, er hat ja eine Blutung. Da müssen Sie die Ursache der Blutung gegebenenfalls, was bedeutet das? Führen wir Varisektomie mit Bandage. Ja, das ist gar nicht so wichtig. Wir müssen auch nicht alles wissen, aber Endoskopie, damit Sie halt gucken können, ob er blutet, aktiv blutet und dann eine Blutstillung zu machen vielleicht. Wie das gemacht wird, ist egal. Müssen Sie nicht wissen. Ja, aber also Endoskopie machen, um eine akute Blutung nachzuweisen oder zu überprüfen. Und Sie nehmen Blut ab, haben Sie gesagt. Sie legen einen Zugang und nehmen Blut ab. Blut ab und kontrollieren wir Hämogramm. Kontrollieren wir Hämogramm, Hämoglobinwerte. Bei Bedarf nehmen wir ERT ein, Erythrozytsuspension. Wie nennt man das in Deutschland? Erythrozyte. ERT. Wie nennt man das? Sie meinen es Bluttransfusion oder was man macht, oder? Şu anda arkadaşlar, diğer arkadaşlar mikrofonu kapatsınlar. Biraz rahatsız ediyor. Bir zahmet. Also, Entschuldigung, ich habe jetzt verstanden, Sie wollten Bluttransfusion machen, oder? Habe ich falsch verstanden? Ja, nach der Untersuchung und Blutgruppe und Hämogramm kontrollieren, können wir bei Bedarf Erythrozyt-Transfusion. Ja, also man nennt es Erythrozytenkonzentrat, ja? Ja, Erythrozytenkonzentrat. EK-Gabe, ja. Ja, richtig. Mhm. Gut, also erstens Blut abnehmen, also Blutbildparameter, Hämoglobin schauen. Dann hat jemand geschrieben im Chat, richtigerweise, Gerinnungsparameter. Warum ist das wichtig? Weil Leberinsuffizienz oder Leberversagen, richtig. Ja, kontrollieren, sollen wir unbedingt kontrollieren. Richtig, sehr gut. Okay, und dann Endoskopie. Und dann haben Sie richtigerweise gesagt, muss man gucken, ob er Aszites hat, wie viel Aszites er hat, damit man eventuell punktieren kann, ja? Ja, Punktion und dann schicken wir im Labor für Zytologie, zur Zytologie und Transfusion oder Exzide oder gibt, ob gibt es, ob es, was bedeutet, Infektion. Mhm. Hat, richtig, ja. Ob es infizierte Aszites ist oder so. Also. Wichtig ist mir die Frage, Exudat, Transudat, gell? Ja, okay. Gut, dann haben wir schon ziemlich viel gemacht. Okay, bu vakayla alakalı ilavesi olan var mı? Blutgasanalyse, ja, kann man machen. Wir haben am Anfang Pulsoximetrie gemacht, bei Vitalparametern war in Ordnung. Warum hat der Patient Luftnot? Warum, was denken Sie? Er hat ja so ein bisschen Luftnot angegeben. Warum? Wegen Lebervergrößerung und Milzvergrößerung und ja, auch wegen Aszites, ja, hat er. Was passiert bei Aszites? Metabolische Aszites, nein. Nee, rein mechanisch jetzt, rein mechanisch. Wenn der Bauch zunimmt, was passiert dann? Was passiert mit den Lungen? Lungen drücken von Aszites und Leber und Milz. Ja. Deswegen hat er nicht genug. Kann nicht genug einatmen, ja? Eingeatmen. Wie nennt man das, wenn, sag ich mal, der Bauch das Wasser, Leber und Wasser vor allem nach oben drückt? Was wird nach oben gedrückt? Die Lunge, ja. Was ist unter der Lunge noch? Ich weiß nicht. Lungenkompression. Ja, Zwerchfell, ne? Zwerchfellhochstand. Das Diaphragma, Zwerchfellhochstand. Das war. Patienten, Zwerchfellhochstand kann deswegen nicht tief einatmen, ja? Okay. Gut.